Diese Frau treibt ihren Spott mit mir, das ist mir klar. Dennoch bin ich verliebt in sie, ich armer Noah. Und der Giel, der's heiraten dürft, dieser Tropf, der hat nix wie das Mädel aus der Vorstadt im Kopf. Der Herr Kautz möchte Eroberung machen mit Gewalt und er merkt nicht, dass jede zum Narren ihn heut. Ja, wir Männer sind alle zusammen nicht gescheit. Na, lass mir an jeden sei freit. Na, lass mir an jeden sei freit. In ein Land, wo Parteien sich munter bekriegen, streiten's im Parlament oft auf Brechen und Biegen. Denn jede behauptet, sie allein wollt das Recht und die anderen Parteien wären nix wert und schlecht. Doch dann treffen die Herren sich meistens am End bei einem Festmahl, da geben sie sich freundlich die Hände. Denn privat sind sie einig, da gibt's keinen Streit. Na los, mir an jeden sei freit. Na los, mir an jeden sei freit.